Aus Zweifel Wut, aus Wut Visionen. Wie man es besser machen könnte. Kapitalismus ist kein Naturgesetz. Er tut nur so. Und spätestens, seit das Coronavirus die gesamte Welt lahmgelegt hat, zeigt sich ziemlich deutlich, dass der freie Markt sich mit der Rettung von Menschenleben nicht verträgt. Denn gäbe es nicht einen Staat, der eingreift, der Arbeitsplätze sichert und Firmen Kredite gewährt, dann hätten wir wahrscheinlich durch das Virus nicht nur die höchste Arbeitslosigkeit erreicht, die die Bundesrepublik je gesehen hat, sondern auch eine humanitäre Krise. Es ist gut, dass es einen Staat gibt, der Entscheidungen trifft. Es ist gut, wenn dieser Staat seine Bevölkerung durch diese Entscheidungen schützt, anstatt sie dem Markt auszuliefern. Das Coronavirus hat gezeigt, dass der Kapitalismus die Schwächsten leidend zurücklässt. Die Mitarbeiter in der Gastronomie, im Einzelhandel, verlieren ihre Jobs und müssen in kleinen Hinterhauswohnungen darauf warten, dass ihre Situation sich verbessert. Während diejenigen, die bereits sicher waren, die Eigentum oder Vermögen haben, trotz der Krise weiterhin sicher sind. Hausbesitzer bekommen weiterhin Mietzahlungen. Die meisten besser bezahlten Bürojobs lassen sich vom geräumigen Wohnzimmer aus erledigen. Die Schere zwischen Arm und Reich ist heute in Europa so weit geöffnet wie seit 100 Jahren nicht mehr, also vor der Einführung des Systems der sozialen Marktwirtschaft. In Krisenzeiten liegen die Karten auf dem Tisch. Alle Ungleichheiten werden plötzlich offensichtlich.